SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Sie hören heute die 7. von 25 Folgen des Romans »Nachts unter der steinernen Brücke« von Leo Perutz. Rudolf II., Kaiser des Heiligen Römischen Reichs und König von Böhmen, hat schlechte Nächte und beunruhigende Gedanken. Er wähnt sich von den Toten verfolgt und fürchtet ihre Rache. Manchmal erscheinen sie ihm als Krähe, Kuckuck oder Hummel und reden gotteslästerliches Zeug, und manchmal schlüpfen sie in die Gestalt eines neuen Dieners oder eines unbekannten Gastes. Das macht die Audienzen beim Kaiser mitunter zu bizarren Veranstaltungen. Eben ist der königliche marokkanische Gesandte in Prag abgestiegen. Er soll Rudolf ein Ehrerbietungs- und Freundschaftsbezeigungsschreiben seines Souveräns überreichen. Es liest Felix von Manteuffel. Auf seiner Fahrt nach Venedig war der Gesandte in Lisa Fusina von 12 in Seide und Scharlach gekleideten venezianischen Edelleuten erwartet worden, die ihm den Willkommensgruß entboten. Er war in eine Gondel gestiegen, die mit Stickereien überdeckt war, und schöne Teppiche waren ausgespannt, auf denen man sich niederließ. Bei den Klängen eines Saitenspiels war er unter einem strahlend blauen Himmel dahingeglitten. Das Meer war seicht und ruhig, und in der klaren Flut konnte man Fische aller Art sehen. Dann war vor seinen Augen die Stadt aus dem Wasser aufgetaucht, mit ihren Palästen, Klöstern und Glockentürmen. Vor der Kirche Sant'Andrea hatten ihn wiederum 12 Edelleute erwartet. Er war in ein anderes, flaches, aber geräumiges Fahrzeug gestiegen, das sie den Bucentoro hießen, und unter einem Sonnendach von karmesinrotem Atlas war er die breite Wasserstraße, den Canale Grande, dahingefahren. Sehr groß und hoch standen hier die Häuser, aus Stein und bunt bemalt die einen, aus weißem Marmor die anderen. Am ersten Tag hatte man ihm den Schatz von San Marco gezeigt, 14 Edelsteine, jeder 800 Karat im Gewicht, und viel goldenen Tand, aber auch Gefäße aus Hyazinth und Amethyst, ja sogar ein Fläschchen, das aus einem einzigen Smaragd geschnitten war. Er hatte auch das Arsenal gesehen, in dem die Venezianer alles herstellten, was für eine Kriegsflotte erforderlich war. Am nächsten Morgen hatte man ihn mit großem Gepränge in die Signoria geführt, und er hatte dem Dogen seine Briefe überreicht. Paläste und goldene Kuppeln, leises Dahingleiten unter unhörbaren Ruderschlägen, Saitenspiel und blauer Himmel, das war Venedig, eine triumphierende Stadt, die mit großer Weisheit regiert wurde und ihre Gäste zu ehren verstand. Hier in Prag war ihm nur wenig Ehre zuteil geworden. Als Quartier hatte man ihm ein Haus mit feuchten, kahlen Wänden zugewiesen, dessen enge und dumpfe Stuben nur dürftig eingerichtet waren. In dieses Quartier war ein Diener oder Sekretär des Kanzlers von Böhmen gekommen, um ihm Tag und Stunde der ihm vom Kaiser bewilligten Audienz anzuzeigen und ihn mit dem Zeremoniell bekannt zu machen, das für Audienzen dieser Art in Übung war. Und jetzt geleiteten zwei kaiserliche Kammerherren, die ohne jeden Prunk gekleidet und nur mäßig gut beritten waren, ihn und sein Gefolge hinauf zur Burg. Vor dem Burgtor empfing ihn ein Hauptmann der Hellebardiere und führte ihn über den inneren Burghof und eine breite Treppe hinauf und dann durch etliche Korridore in ein Kabinett, in dem der böhmische Kanzler, Herr Senko von Lobkowitz, und der Oberstkämmerer Graf Nostitz ihn erwarteten. Ein Mönch vom Orden der geringen Brüder, der aller afrikanischen Sprachen kundig war, machte den Dolmetsch. Die beiden großen Herren und der gelehrte Mönch geleiteten den Gesandten und sein Gefolge von Mamelucken, Läufern, Aufwärtern und Musikanten in den Audienzsaal. In der Mitte des Saales stand ein Thronsessel unter einem Baldachin. Teppiche, die auf dem Boden lagen, machten die Schritte unhörbar. Teppiche, die an den Wänden hingen, zeigten mythologische und Jagdszenen. Für den Gesandten waren Kissen und ein Taburett bereitgestellt. Sein dunkler Bart, hob sich scharf von seinem weißen, seidenen Gewande ab. Hinter dem Gesandten nahmen drei seiner Mamelucken Aufstellung. Der vornehmste unter ihnen, ein alter Mann, dem ein Auge fehlte, trug in einer kristallenen Schale, die mit einem goldgestickten Schleier bedeckt war, das Handschreiben des Beherrschers von Marokko. Die Musikanten waren in den Hintergrund verwiesen worden. Der Saal füllte sich mit Würdenträgern, Hofbediensteten und Offizieren der Leibwache. Der Obersthofmarschall, Herr Karl von Liechtenstein, zeigte sich für eine kurze Weile. Er schien mit den getroffenen Anordnungen zufrieden zu sein. Er grüßte und dankte nach allen Seiten und verschwand. Ein kurzer Trommelwirbel. Eine Tür sprang auf und hinter dem Zeremonienmeister, der dreimal seinen Stab zu Boden stieß, trat der Kaiser mit raschen Schritten und lebhaft umherblickend in den Audienzsaal. Er lüftete den Hut. Die Würdenträger und die Hofbediensteten richteten sich aus ihren tiefen Verbeugungen auf. Die Offiziere der Leibwache standen unbeweglich wie Bildsäulen. Auf ein Zeichen des Zeremonienmeisters trat nun der Kanzler von Böhmen vor und präsentierte seiner Majestät den Gesandten des Kaisers von Marokko. Der Gesandte senkte den Kopf, legte die rechte Hand an seinen Turban und machte dem Kaiser die drei vorgeschriebenen feierlichen Verbeugungen. Dann trat er einen Schritt zurück und nahm aus der kristallenen Schale das Handschreiben seines Souveräns. Er drückte es an seine Lippen und übergab es dem Kanzler von Böhmen, der es dem Kaiser überreichte. Der Kaiser brach die Siegel und entfaltete das Schreiben. Dann legte er es in die Hände des böhmischen Kanzlers zurück, der es nunmehr dem Dolmetsch zur Verlesung übergab. In diesem Augenblick setzten die Fagotten, die Kornetten, die Schalmeien und die Kesselpauke mit einer kurzen und lärmenden Musik ein. Einer von den Mamelucken machte Tanzbewegungen und stieß langgezogene Rufe aus. Ein Gehaben, das im Zeremoniell nicht vorgesehen gewesen war. Dann trat Stille ein, und der gelehrte Mönch begann mit der Verlesung. »Ich, Muley Mehmet, aus göttlichem Willen, ein gewaltiger Gebieter und Kaiser im okzidentischen Afrika, diesseits und jenseits des Atlasgebirges, in Fes, Sagora und Tremissa, König, Herr über Mauretanien und die Berberei, entbiete meinem Bruder, dem römischen Kaiser und König von Böhmen, meinen Gruß und wünsche ihm, es ist der Heinrich«, sagte plötzlich der Kaiser, der den Gesandten unverwandt angesehen hatte. »Und wünsche ihm«, fuhr der Dolmetsch nach einem kurzen Augenblick der Verwirrung fort, »ein langes Leben und die rechte Erkenntnis Gottes, die allein...« »Frag diesen dort«, unterbrach ihn der Kaiser und er wies dabei auf den Gesandten, »ob er glaubt und bekennt, dass Jesus Christus zu unserer Erlösung in das Fleisch gekommen ist.« »Die allein die Tore des Paradieses öffnet, dass er ewig darin wohne.« »Du sollst ihn fragen«, rief der Kaiser jetzt mit überlauter Stimme, »ob er glaubt und bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist.« Unter den Anwesenden erhob sich ein Flüstern. Der Oberstkämmerer und der Kanzler von Böhmen traten auf den Kaiser zu, um ihn zu beschwichtigen. Der gelehrte Mönch ließ das Handschreiben sinken und wandte sich mit einigen Worten an den Gesandten. Der Gesandte blickte einen Augenblick lang schweigend vor sich hin. Dann machte er eine Handbewegung, als ob er die Frage, die an ihn gerichtet worden war, als eine, die ihn nicht zu bekümmern habe, von sich wiese. »Er will nicht bekennen«, rief der Kaiser. »So heiß ihn die Artikel des Glaubens hersagen.« Der Dolmetsch übermittelte dem Gesandten das Begehren des Kaisers. Der Gesandte deutete durch eine Kopfbewegung an, dass er außerstande sei, dieses Begehren zu erfüllen. »Es ist der Heinrich«, sagte jetzt der Kaiser kurz und entschieden. »O Jammer über Jammer! Es ist der Heinrich und er kommt aus der Hölle!« Der böhmische Kanzler, der Oberstkämmerer und der Zeremonienmeister erkannten jetzt, dass der Kaiser den marokkanischen Gesandten für einen gewissen Heinrich Twaroch hielt, der vor vielen Jahren als Futterknecht in den kaiserlichen Stallungen beschäftigt gewesen war, und sie waren sich einig darüber, dass man der Audienz so rasch als es ginge ein Ende bereiten müsse, denn der Irrtum, dem der Kaiser allem Anschein nach verfallen war, wirkte umso peinlicher, als dieser Heinrich Twaroch nicht nur von sehr geringer Herkunft gewesen war, er war auch des Diebstahls überwiesen und gefänglich eingezogen worden, denn er hatte dem Kaiser, der ein großer Liebhaber von alten Münzen und Medaillen war und eine schöne Kollektion von ihnen zusammengebracht hatte, 3 römische Goldmünzen und eine silberne Medaille aus der Tasche gezogen. Und dafür wäre er gehängt worden, wenn es ihm nicht gelungen wäre, das Fenstergitter zu durchfeilen und so in letzter Stunde aus dem Gefängnis zu entkommen. Dass er dem Galgen entwischt war, hatte man dem Kaiser, der über den an ihm begangenen Diebstahl sehr aufgebracht gewesen war, verschwiegen. Aber bevor der böhmische Kanzler und die beiden anderen großen Herren noch etwas tun konnten, um den befürchteten Eklat zu verhindern, hatte sich der Kaiser von seinem Thronsessel erhoben und war auf den Gesandten zugetreten. »Höre, Heinrich«, sagte er mit einer Stimme, in der Kummer, unterdrückte Furcht und verhaltenes Grauen klang. »Ich weiß, aus welchem Reich du kommst und was du von mir zu hören begehrst.« Der böhmische Kanzler, der Oberstkämmerer und der Zeremonienmeister atmeten erleichtert auf, und alle die anderen vom Hof, die anwesend waren, machten erstaunte Gesichter und steckten die Köpfe zusammen, denn der Kaiser hatte den marokkanischen Gesandten in böhmischer Sprache angeredet. »Ich will dir auch meine Antwort nicht versagen«, fuhr der Kaiser mit erhobener Stimme fort. »Geh zurück zu dem, der dich gesendet hat, und sag ihm, dass ich mich nicht eines Fingers breit von dem Herrn Jesus, der uns erlöst hat, hinwegbegeben werde. Und dieses ist mein Vorhaben, und dabei will ich verharren, sollt auch mein Kaisertum und alle meine Macht darüber zugrunde gehen.« Er hielt erschöpft inne, seine Hände zitterten, Schweißtropfen waren auf seine Stirne getreten. Der Gesandte stand leicht nach vorn geneigt, regungslos, die Arme über der Brust gekreuzt. »Du hast mir«, sprach der Kaiser mit gedämpfter Stimme weiter, als wäre das, was er noch zu sagen hatte, nur für diesen einen, der vor ihm stand, bestimmt, »der einst, als ich in den Stall kam, um mir die flandrischen Hengste zu besehen, als Dieb, der du warst, aus meiner Tasche 3 von meinen goldenen Heidenköpfchen entwendet, hast sie verkauft und den Erlös vertrunken. Dafür hast du elend dahinfahren müssen, hast es gebüßt. Ich hab dir's vergeben und will Gott bitten, dass er dir gnädig sei. Und jetzt gib Frieden, Heinrich. Gib Frieden, geh hinweg von hier, geh an den Ort, den Gott dir zubereitet hat.« Der Kaiser trat 2 Schritte zurück, blieb stehen, sah den Gesandten oder Boten des Teufels nochmals an und schlug wie zu einem Abschied mit 2 Fingern seiner Hand das Zeichen des Kreuzes. Dann wandte er sich und ging zur Tür hinaus. Der Zeremonienmeister, der wie in einer Erstarrung dagestanden war, schien zu erwachen und stieß seinen Stab 3-mal zu Boden. Die Trommeln wirbelten, die Türe schloss sich, die Audienz war beendet, und Herr Zdenko von Lobkowitz, der Kanzler von Böhmen, sandte ein Dankgebet zum Himmel, dass die Sache so glimpflich abgelaufen war. Am Abend dieses Tages, kurz nach Einbruch der Dunkelheit, verließ der Gesandte durch ein Hinterpförtchen das Haus zum Resedenstock. Er war wie ein böhmischer Handwerksmann, wenn er am Abend ins Wirtshaus geht, gekleidet, trug einen Rock aus dickem Tuch, grauwollene Strümpfe, derbe Schuhe und einen breiten Filzhut. Er ging durch die untere und obere Neustadt zu den Weinbergen, die außerhalb des Stadtgebietes lagen, und weiter auf der Landstraße und dann auf einem Feldweg den Bottitschbach entlang, bis er zu den Flachsfeldern und den Obstgärten gelangte, die das Dörfchen Nussle umgaben. Hier stand ein Häuschen inmitten eines Gartens, in dem Kohlrüben, Zwiebeln und Runkelrüben gezogen wurden. Auf der Umrandung eines Ziehbrunnens schlief eine Katze. Es roch nach Kuhmist und nach feuchter Erde. In dieses Häuschen trat der Gesandte des Kaisers von Marokko ein. Der Gärtner, ein kahlköpfiger alter Mann, saß neben dem Herd und blickte auf die Milchsuppe, die über dem Herdfeuer brodelte. Er stand nicht auf. Er fuhr sich mit der Hand über das stoppelige Kinn und nickte dem Besucher zu. »Da bist du wieder«, sagte er. »Du kommst immer wieder, Nikodemus, in der Nacht.« »Ich war heute in der Burg«, berichtete der Besucher und sah sich nach einem Stuhl um. »Das war recht unvorsichtig von dir«, meinte der Gärtner. »Es hätte schlimm für dich ausgehen können.« »Wer dient, der muss solche und auch noch gefährlichere Dinge wagen, wenn sein Herr es befiehlt«, erklärte der Besucher. »Nun, du bist heil zurückgekommen«, sagte der alte Mann. »Du hast immer Glück gehabt. Wenn man dich in den Fluss wirft, kommst du mit einem Fisch im Maul zurück.« Er stellte die Milchsuppe auf den Tisch und holte einen halben Brotlaib aus dem Kasten. Sie begannen zu essen. »Nur, dass du drüben, in Afrika, ein gar so großer Herr geworden bist, das sollst du mir nicht aufbinden. Dass dein Mohrenkaiser kommt, um dich um Rat zu fragen«, sagte der alte Mann und schob eine Brotschnitte, die er in die Milchsuppe getaucht hatte, in seinen Mund. »Es ist so«, erwiderte der Gesandte. »Ich stehe meinem Gebieter so nahe wie Petrus dem Herrn.« »Und dass dich in Venedig der Herzog, der dort regiert, 11 Tage lang auf seine Kosten bewirten ließ, das macht mir auch nicht weiß.« »Es ist aber die Wahrheit«, beteuerte der Besucher. »Nur, was ich dort den Trompetern und Trommelschlägern, den Türhütern, den Lakaien, den Läufern und den Ruderknechten spendieren musste, davon könnt einer hier in Prag 1 halbes Jahr lang leben.« »Und deine 100 Sklaven und Diener und deine, ich weiß nicht wie viele Frauen, die soll ich dir glauben?« fuhr der alte Mann streitsüchtig fort. »Freilich, etliche Frauen habe ich auch gehabt. Ich hatte aber nur Verdruss mit ihnen, denn hier in der Bottitsch-Gegend taugen die Weiber alle nichts. Wenn ich mir wieder eine nehme, dann will ich mir sie von weiter her holen, aus fremden Gegenden, aus Michle oder aus Jesenitz. Aber dass du den wahren Glauben verlassen hast und ein Türke geworden bist, das war nicht recht von dir und gefällt mir gar nicht. Mit der ewigen Seligkeit ist es für dich Essig.« »Bei wem die Wahrheit ist, ob bei euren Pfaffen oder bei den unsrigen, das mag Gott erkennen«, erwiderte der Besucher. »Du bist mir ein verstockter Bursche geworden«, sagte der alte Mann verdrießlich. Eine Weile aßen sie schweigend. Dann fragte der Gärtner: »Wen hast du oben auf der Burg getroffen?« »Den Zdenko Lobkowitz«, gab der Besucher zur Antwort. »Er ist recht alt geworden.« »Das kommt von der Lebensweise«, erklärte ihm der Gärtner. »Er soll's machen wie ich. Tagsüber Kohlrüben, Rettiche und Rotkohl, morgens und abends eine Milchsuppe und eine Schnitte Kornbrot dazu, das erhält jung.« »Hast du auch seine Majestät den Kaiser gesehen?« »Seine Majestät der Kaiser hat mich empfangen«, berichtete der Besucher. Der alte Mann warf einen Blick auf die Stubentüre, ob sie geschlossen sei. »Er soll aber schon recht schwach im Kopfe sein, sagen die Leute«, bemerkte er sodann. »Der? Schwach im Kopf?« rief der Besucher. »Von all denen, die um ihn sind, ist er der Klügste. Nicht einen Augenblick lang hat er sich beirren lassen von meinem seidenen Staatsgewand, von meinem Turban und den Safianschuhen, von meinem Bart und von dem Smaragd an meiner Hand. Der nicht.« Der alte Mann hörte zu essen auf und blickte seinen Besucher fragend an. »Ja, Vater, er hat mich erkannt. Nach so vielen Jahren hat er mich erkannt«, sagte der Heinrich Twaroch, halb stolz, halb traurig. Der entwendete Taler. Der junge Sohn Kaiser Maximilians II., der spätere Kaiser Rudolf II., der eben aus Spanien, wo er am Hofe König Philipps seine Erziehung erhalten hatte, zurückgekehrt war, ritt einstmals ohne jedes Gefolge und auch von keinem seiner Diener begleitet, von Prag nach seinem Schlösschen Benatek, um dort etliche Tage zu verbringen. Nun geschah es aber, dass er bei einbrechender Dunkelheit vom Weg abkam und immer tiefer in einen dichten Wald geriet, der kein Ende nehmen wollte. Und wie er nun mit seinem Reitpferd nicht mehr weiter konnte und sich damit abzufinden begann, die Nacht unter den Tannenbäumen auf dem feuchten Moos zu verbringen, da sah er in einiger Entfernung den Schein eines Feuers. Er meinte, dass sich dort vielleicht Holzfäller oder Kohlenbrenner ihre Abendmahlzeit bereiteten, und die würden ihm, dachte er, den Weg nach Benatek weisen können. Er band daher sein Pferd an einen Baumstamm und ging auf die Feuerstelle zu. Er gelangte zu einer Lichtung, da standen ihm plötzlich zwei Männer gegenüber, beide von riesenhaftem Wuchs und brandrotem Haar, mit gewaltigen Stangen in den Händen, und was er für ein Holz- oder Kohlenfeuer gehalten hatte, das waren drei leuchtende Haufen. Der eine von gemünztem Gold, von Silbertalern der zweite und von kupfernen Dickpfennigen der dritte. Und es waren der Gold, der Silber und der Kupfermünzen so viele, dass man drei Kornsäcke mit ihnen hätte füllen können. Der junge Erzherzog dachte nun nicht anders, als dass er da auf zwei Räuber gestoßen sei, die ihren Schatz im dichten Holz verbergen wollten. Doch er fürchtete sie nicht, denn er sah, dass sie keine anderen Waffen zur Hand hatten als ihre Stangen, die er leicht mit seinem Degen unterlaufen konnte. Und so fragte er sie im gelassenen Ton, ob sie ihm den Weg nach Schloss Benatek weisen könnten. Der eine von den beiden deutete mit seiner Stange schweigend in östliche Richtung. Der junge Erzherzog aber begann jetzt Gefallen an diesem Abenteuer zu finden. Er ging nicht, er fragte die beiden Männer, wer sie denn seien. »Die unter mir stehen, nennen mich den Großen und Mächtigen«, gab der, der ihm den Weg gewiesen hatte, zur Antwort. »Und mein Geselle heißt der Furchtbare und Starke«,